Und als Ibrahim a.s. sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Er, Allah, sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir, also zähme sie. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Also zähme sie, nimm Vögel, zähme sie, mach, dass sie da auf deinen Lockruf hören, dann zerteile sie, also töte sie, zerteile sie und setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, also mit diesem bestimmten Lockruf, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Das sollte ein Zeichen, Wunder von Allah sein. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Ja, und manchmal ist das so. Man hat manchmal im Leben, der Iman ist da, der Glaube an Allah ist da, es ist kein Zweifel an diesem Glauben. Aber trotzdem, man braucht manchmal die Ruhe des Herzens, dass, nee, genau das ist, dass man spürt den Halt von Allah. Ja, und so führt Allah, wie Allah, in vor ein paar Ayat haben wir zusammen gelesen, dass Allah führt aus den Dunkelheiten zum Licht, dass wer Allahs Halt sucht, Allah gibt ihm auch diesen Halt und das ist ein sicherer Halt, aber dies gilt dann auch nur für die, die gehorchen, Iman haben und ausgeben von ihrem Besitz, wie gleich geschildert wird, und das ist ja dann die Bestätigung für ihren Glauben, da sie ja schon opferbereit, bewiesen haben, dass sie opferbereit sind, wie Ibrahim a.s. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt. Und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Ein Samenkorn. Ja, manchmal tut man eine kleine Tat, aber Allah legt so viel Segen da rein, die Absicht war so gut, der Nutzen ist so immens von dieser kleinen Tat, dass Allah solch eine große Belohnung dafür geben kann. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Ja, jetzt hat man schon was ausgegeben, gespendet, man hat schon geopfert und dann sagt man vielleicht aber solche Worte, die alles wieder wegwischen. Ja, wie zum Beispiel, wie Allah hier erwähnt, Vorhaltungen machen. Ja, weil man wollte ja vielleicht dann irgendwo doch, dass der andere, der Empfänger unserer Gaben, die Tat anerkennt. Ja, und dieses Danke oder diese Anerkennung, die hat uns dann irgendwo gefehlt und deswegen machen wir Vorhaltungen. Habe ich nicht für dich dies und dies getan? War ich nicht derjenige, der dir dies und dies gegeben hat? Oder sogar noch Belästigungen. Ja, dass man den anderen stichelt oder beleidigt, dass ich habe dir gegeben und ich habe dir vielleicht da und da geholfen. Beides sind solche Handlungen, die Tat wieder verschwenden können. Ja, und was soll man lieber machen? Man soll Sabr und Taqwa haben. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, den Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. Ja, also besser einen guten Charakter beweisen, freundlich reden, vergeben, ja, sich gut benehmen zu anderen Menschen, als dass man Almosen gibt. Und Almosen geben ist im Islam eine sehr, sehr, sehr fromme Handlung. Es ist sehr ermutigt, Almosen zu geben. Aber Allah sagt hier, besser, ihr benehmt euch gut, seid freundlich, vergebt den Menschen, freundliche Worte, ist besser, als dass ihr ein Almosen gebt, den Beleidigungen nachfolgen, denn Allah ist unbedürftig und nachsichtig. Ja? Allah braucht unsere Taten nicht. Wenn wir sie schon tun, dann sollen wir sie auf die richtige Art und Weise tun und nicht erst tun und dann schlechte Taten auf diese Art folgen lassen. O, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte. Ja, das ist, was ich eben erwähnt habe, die Vorhaltungen und Beleidigungen verschwenden die Tat. Wie derjenige, nämlich genauso wie, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. So ist sein Gleichnis das eines glatten Steins mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Der Felsen, der hat nur eine dünne Schicht Erde über sich und sobald ein heftiger Regenguss kommt, ist die Erde weg und auf dem glatten Stein kann nichts wachsen. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Ja, genauso war ihre Nia ja nicht wirklich korrekt. Sie glauben nicht an Allah und den jüngsten Tag. Sie haben eigentlich nur ausgegeben, damit andere Menschen sie sehen und bewundern und loben. Und deswegen ist ihre Tat wie ein nackter Feldstein. Sieht oben gut aus, aber sobald der Regen kommt, ist die Erde dann auch weg. Und übrig bleibt der nackte Feldstein und ihre schlechte Nia bleibt übrig, aus der keine Belohnung herauswachsen kann. Das Gleichnis jener aber, die ihren Besitz im Trachten nach Allahs Zufriedenheit und aus ihrer Gewissheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, den ein heftiger Regenguss trifft, und da bringt er schon seinen Ernteertrag zweifach hervor. Und wenn ihn kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Yatathbiten, aus frohem Herzen, mit festem, ruhigen Herzen ausgeben. Ohne von jemandem was zurückzuerwarten und ihm dann dementsprechend Vorhaltungen und Beleidigungen zukommen zu lassen. So ein Garten, so eine Absicht, so eine Niyya, die wird viel Früchte tragen. Ja, das heißt, wer hohe Ziele hat, hohe Gedanken hat, deren Taten sind wie ein Garten auf einer Anhöhe, ein bisschen Sprühregen reicht schon, um viel Früchte daraus wachsen zu lassen. Ja, dann reicht schon ein Samenkorn um 700-fache Belohnung und noch mehr, Allah mehrt für wen er will. Das heißt also nochmal, kurze Rede, was ist das Wichtigste? Die Absicht reinzuhalten, und dann ist eine kleine Tat schon viel. Ja? Und das zweite Wichtige ist auch, die Absicht, die rein war und die Tat, die daraus entstanden ist, dann auch zu beschützen und zu pflegen und sie nicht kaputt zu machen und zu verschwenden durch Vorhaltungen und Beleidigungen. Möchte einer von euch gern, dass er einen Garten habe mit Palmen und Rebstöcken, durcheilt von Bächen, in dem er von allen Früchten hat, während ihn schon hohes Alter getroffen hat und er noch schwache Nachkommenschaft hat. Also er ist selber schon alt, hat kleine Kinder nur, die ihm auch nicht unterstützen können, und er hat einen schönen Garten mit allerlei Früchten und Bächen und Palmen und Rebstöcken, den er bei sich hat. Und dann, was passiert dann? Und dass ihn, den Garten dann, ein glühend heißer Wirbelwind treffe und er hierauf verbrenne. Ja, er ist ein alter Mann, und im Alter will man von dem jetzt genießen, was man sich schon erarbeitet hat. Weil jetzt kann man nicht mehr arbeiten, man hat die Kraft langsam verloren, Kinder sind noch klein. Und was passiert? Das, was dir jetzt nutzen sollte, ist mit einem heftigen Wirbelwind, wird alles verbrennt alles. Und er hierauf verbrenne. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. Ja, also so jemand ist wie derjenige, der viel Gutes getan hat. Der Garten seiner guten Taten ist angelegt. Aber weil die Absicht nicht gut war und er Vorhaltungen und Belästigungen den Taten hat folgen lassen, dann morgen am Tage der Auferstehung, wenn er den Garten, diese Taten nämlich, braucht, dann wird er nichts mehr haben. Ja, al-malu wal-banun zinatul hayatud dunya, wahrlich der Besitz und die Kinder, die Söhne, sind ein Schmuck des irdischen Lebens, wal-baqiyatus salihat, und was übrig bleiben wird, sind die rechtschaffenen Taten. Und eine Tat bleibt nur übrig, dann, um eine Tat übrig zu halten, muss man bestimmte Prinzipien einhalten, sonst bleiben sie nicht übrig. Was sind diese Prinzipien? Nochmal, erstmal geben. Ja, man muss erstmal bereit sein zu geben. Dann, man muss mit Ikhlas, mit aufrichtiger Absicht geben. Dann muss man zwei Dinge vermeiden. Man darf dieser Tat nicht Vorhaltungen und nicht Belästigungen folgen lassen. Und dann wird man von diesen Taten, von diesem Garten auch Nutzen, einen Genuss ziehen können. O, die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. Und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Ja, also von den guten Dingen. Man soll nicht immer das Schlechteste aussuchen als Almosen, was eh keiner mehr haben will. So, manchmal verfahren wir nach dem Motto, was ich eh wegschmeißen wollte, da kann ich das auch als Sadaqa geben. Ja, das sollte nicht das Prinzip sein, nachdem man Almosen gibt, etwas, was man selber kaum nehmen würde, ohne dabei die Augen zuzumachen, weil es so nutzlos ist. Ja, und das ist ein sehr schönes Kriterium. Was du für dich magst, mag das auch für andere. Der Satan verspricht euch Armut, also macht euch Angst vor Armut, und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, also Shaitan flüstert das einem ein, das gibt nicht das, was dir selber noch nützt. Gib nur das, was sowieso schon fast Abfall ist. Gib nur das, was nutzlos ist. Ja, warum? Weil wenn du das Gute weggibst, dann wirst du ja selber arm. Ja, und das ist die Einflüsterung von Shaitan, auf die wir nicht hören sollen, denn sonst sind wir nicht mehr fähig, irgendwelche guten Taten überhaupt noch zu tun. Er gibt Weisheit, wem er will, und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Allah möge uns allen Weisheit geben. Allah möge uns allen Verstand geben. Und was immer ihr an Spenden ausgebt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Ja, die Ungerechten werden gegenüber Allah keine Helfer haben. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt, also wenn ihr sie offen, so dass andere das sehen, Almosen gebt, ist das okay, ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und er, Allah, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, also wenn es einen allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen zu vollfüllen gibt, wo die Leute zum Beispiel motiviert werden sollen, das komm, spendet ihr auch, ich habe so viel gegeben, ihr sollt auch geben, da ist es gut, auch öffentlich zu geben. Ja, damit alle eine allgemeine Motivation dadurch entsteht. Aber das Verborgene geben, das Geheime geben, ohne dass jemand das merkt, ja, das ist noch besser, auch wenn es in den öffentlichen Zwecken dann eher nicht im öffentlichen Zwecken soll man eher öffentlich geben, auch wie gesagt, um zu motivieren. Aber dieses Geheime, wie Allah hier sagt, ist besser für euch, da einfach die Reinheit der Absicht dadurch eher bewahrt wird. Ja, und was tut Sadaqa hier, lernen wir noch? Almosen, was machen die noch? Die sühnen die Missetaten. Und das macht Allahs Zorn, das kühlt den Zorn von Allah, wenn man von seinem geliebten Geld und Besitz ausgibt. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Ja, also ihr gebt nicht für Allah, der Nutzen kommt nicht bei Allah an, sondern letztendlich geben wir aus, um uns selber zu nutzen. Das Spenden ist damit gemeint. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen. Und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Also alles, was für Allahs Weg, für Almosen gespendet wird, alles mit aufrichtiger Absicht, wird alles in einem vollen Maß und wir wissen aus anderen Stellen, noch vermehrt und vervielfacht einem zurückgegeben. Das heißt, der Nutzen ist voll und ganz nur bei dem, der die Almosen gibt. Gebt am besten aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherreisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Also das sind die Armen, die so sehr damit beschäftigt sind, die Religion zu unterstützen, im Dienste der Religion zu stehen, dass sie keine Zeit haben, sich selber zu versorgen. Denen soll man auch am besten geben. Ja, das ist sehr, sehr vorzüglich, diesen zu geben. Und die sind auch nicht aufdringlich und gehen umher und bitten die Leute aufdringlich, dass man sie doch bitte versorgen soll. Und die soll man also selber suchen, an den Zeichen erkennen, dass vielleicht braucht er was. Und ja, so einen Charakter ausbilden, dass man merkt, ist der und der vielleicht bedürftig? Ja, ein mitleidsvoller Mensch, ein aufmerksamer Mensch sollen wir sein und suchen vielleicht die Bedürftigen unter den Menschen, selbst die, die nicht rausgehen und aufdringlich andere fragen. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Solchen soll man alle also vor allem geben, ja, die sich selber zurückhalten und auch im Dienste der Religion stehen. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Also noch ein weiterer Nutzen von Sadaqa, von Almosen, vom Geben, nämlich das Bewahrtsein von Furcht und Trauer. Jetzt haben wir so viele Verse und Ayat über das Spenden und das Almosen geben gelesen. Ja, das sind also wichtige Dinge. Wir haben nicht nur über das Geben, sondern auch das Beschützen dieser Tat gelernt. Und wir haben vor allem gesehen, wie viele Nutzen in dieser Tat verborgen sind. Und das heißt also für uns, das Umsetzen vor allem ist wichtig. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, das umzusetzen, wo man kann, nachts und tags, öffentlich und geheim. Der Wille muss aber da sein. Ja, der Wille, das wirklich umzusetzen, muss da sein. Ja, und einerseits gibt man also auf Allahs Weg und bekämpft somit seine eigene Gier und seinen eigenen Geiz. Und andererseits sind genau diese zwei Krankheiten, die Habgier und der Geiz, genau die Dinge, die uns auch zu einem anderen Übel führen. Ja, Habgier und Geiz führen zum Handeln in einer üblen Art und Weise, die Allah aufs Strengste verurteilt. Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies wird sein, weil sie sagten, Verkaufen ist das gleiche wie Zins nehmen. Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zins nehmen verboten. Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und der dann aufhört, dem soll gehören, was vergangen ist. Und seine Angelegenheit steht bei Allah. Wer aber rückfällig wird, jene sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Ja, also die Habgier und der Geiz sind so groß, man will nicht nur nicht abgeben, sondern man will aus dem eigenen Geld, Besitz, was man schon hat, am liebsten noch mehr machen. Und wenn jemand, und das ist eine Art jetzt von Zins, wenn jemand etwas leiht und dann nicht nur diesen geliehenen Besitz zurückhaben möchte, sondern noch mehr, das ist dann genau das, was wir unter anderem Zins nennen. Und der ist auf strengste verboten, der ist nicht nur haram, Allah hat auch aufs strengste getadelt und gedroht, denjenigen, die von dieser Tat nicht ablassen. Und er macht nochmal klar, Handel ist halal, ist erlaubt und der Zins ist haram. Und zwischen beiden sind klare Unterschiede. Und die Sache ist bei Allah, für denjenigen, der das früher gemacht hat, bevor dieser Befehl zu ihm gekommen ist, dessen Angelegenheit ist bei Allah. Ja, was vergangen ist, ist vergangen. Wenn Allah will, vergibt er. Wen er will, bestraft er. Aber das, was man in Unwissenheit getan hat, darüber wird Allah einen nicht fragen. Aber wer weiß und dann trotzdem weitermacht, das ist bei Allah. Allah hat das verurteilt. Dahin schwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren die Almosen. Allah liebt niemanden, der ein beharrlicher Ungläubiger und Sünder ist. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäft noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Also wenn euch noch jemand was schuldet an Zinsen, also ihr habt mit ihm vereinbart, so und so viel schuldest du mir und an Zinsen musst du mir so und so viel zurückgeben, dann erlasst das ihm, nehmt das Geld nicht mehr, sagt, nein, du musst mir das nicht mehr zurückgeben, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Ja, wer kann mit Allah und seinem Gesandten Krieg führen? Wer hat so viel Mut? Wer hat so viel Waghalsigkeit, dass er darauf eingehen kann, mit Allah Krieg zu führen? Allah möge uns alle bewahren. Dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut ihr weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Ja, natürlich das Grundkapital, was man wirklich ausgeliehen hat, ohne diesen Zusatz an Zinsen, das steht einem zu. Und man soll, das ist auch ein Lebensprinzip, wieder hier eine goldene Regel, weder tut ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Ja, man soll sich gegenseitig nicht schaden. Und wenn er, der Schuldner, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Ja, also Allah empfiehlt hier, dass wenn jemand euch Geld schuldet, Besitz schuldet und er ist gerade in Schwierigkeiten, er kann nicht direkt zurückbezahlen, dann ist es gut und es ist empfohlen von Allah, dass man ihm Aufschub gewährt, bis es ihm wieder bessere Zeiten gibt für ihn. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wenn ihr sogar nicht nur Aufschub gewährt, sondern sagt, komm, ich erlasse es dir ganz, ist okay, du kannst es behalten. Allah sagt, das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Ja, also es ist nicht immer schlecht, das Verlieren von etwas. Allah bringt uns bei eine andere Perspektive einzunehmen, dass ja, jetzt haben wir es für kurz verloren, aber letztendlich wird es uns vermehrt zurückgegeben werden. Und das ist gut für uns. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Dieser Schreiber ist derjenige, dem man es diktiert. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihn gelehrt hat. So soll er denn schreiben. Und diktieren soll der Schuldner. Und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten und nichts davon schmälern. Ja, also weniger aufschreiben, damit er weniger zurückgeben muss. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachwalter gerecht diktieren. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, es, also die kleinen oder großen Beträge, mit einer vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger, für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Also wenn es von Hand zu Hand geht und man bezahlt Cash und nimmt die Ware, dann muss man nicht jede Kleinigkeit aufschreiben. Ja, das ist hier dann, wenn ihr untereinander, ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Verkauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch. und fürchtet Allah und Allah lehrt euch, Allah weiß über alles Bescheid. Ja, das ist einfach, dient einfach der Gerechtigkeit, der, damit später keine Unstimmigkeiten oder Zweifelhaftigkeiten entstehen, ist das einfach empfohlen. Wie gesagt, wenn es kleinere Dinge sind, dann ist es okay, das nicht zu machen. Ja, aber die richtigen großen Verträge ist es besser, diese aufzuschreiben. Und letztendlich bei dieser finanziellen Angelegenheit sagt Allah wieder und fürchtet Allah, ja, wattaqullah, habt taqwa vor Allah und Allah wird euch lehren. Allah weiß über alles Bescheid. Ja, also vieles können wir nicht, wissen wir nicht. Was sagt Allah, hier ist die Lösung? Habt einfach Gottesfurcht. Ja, und dann entsteht die Leichtigkeit. Wir können nicht immer alles wissen. Wir versuchen es, bemühen uns. Aber das, was wirklich da sein muss, ist die Gottesfurcht. Und dann wird Allah einen den Weg schon weisen. Ja, man wird natürlich auch Fehler machen, aber letztlich Allah wird einen auch lehren. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Also dann hinterlegt man einen Besitzgegenstand als Pfand, bis der Zeitpunkt kommt, wo man die Bezahlung entrichten kann. Und hier steht zwar, wenn ihr auf einer Reise seid, ja, aber in Fiqh, also in der gelebten Praxis, ist es dann so, dass es eigentlich auch für den Nicht-Reisezustand, also im Hadr, also auch wenn man in der Heimat ist, nicht auf einer Reise sich befindet, wird das genauso gemacht. Und wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand wieder aushändigen. Und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten. Wieder Taqwa. Und verheimlicht kein Zeugnis. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wem er will, und straft, wen er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Ja, er ist der Allmächtige, ihm gehört alles. Er wird nicht gefragt werden, was er mit seiner Herrschaft getan hat. Jedoch wir werden gefragt werden. Wir müssen Verantwortung gerade stehen für unsere Taten. Und deswegen sollen wir Allah in unserer Handlungsweise fürchten. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinem Gesandten. Und sie sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang.